ich frag meine Mama, was ich heute spielen soll. Spiel ich Räuber und Gendarm, spielst du reich, dann spiel ich arm. Weil der Reiche ohne den Arm einfach nicht existieren kann. Denn so läuft das Spiel nun einmal. Wir spielen, wer hat Angst vom schwarzen Mann? Ich hab eh grad einen Kapuzenpulli an, die Kapuze hoch und das Tuch vors Gesicht. Und so jagen wir uns stundenlang um einen Häuserblock, denn so läuft das Spiel nun einmal. Nein, ich hab's, ja, wir spielen Piraten. Lass uns den Reichstag feindlich übernehmen und Merkels Gelder verbraten. Nur so können wir hier noch was drehen. Und dann frag ich meinen Boss, hey, wie sieht es heute aus? Muss ich wirklich weiter schuften oder kommst du mit hier raus? Er sagt, du musst weiter ackern, ja, du bleibst schön bei mir. 8 Stunden hast du noch und dann ein Feierabendbier. Nein, ich hab's, ja, wir spielen Piraten. Lass uns den Reichstag feindlich übernehmen. Und Merkels Gelder verbraten. Nur so können wir hier noch was drehen. Und ich frag meine Mama, was ich heute spielen soll. Spiel ich Räuber und Gendarm? Spielst du reich, dann spiel ich arm. Weil der Reiche ohne den Arm einfach nicht existieren kann. Denn so läuft das Spiel nun einmal.